Jüngst berichteten die ausländischen Massenmedien über die revolutionäre Tätigkeit des Genossen Kim Jong-un. Die Nachrichtenagentur und die Zeitung Vientiane Times von Laos, die senegalesische Zeitung Le Populaire, der Sender Sputnik, die Nachrichtenwebsite Pravda.ru und das Internetmagazin Demchichi von Russland, die Internet-Homepages des russischen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ismus Instituts, der russischen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ismus Studiengesellschaft Rostov und des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ismus Studienkomitees und die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitungen meldeten, dass Genosse Kim Jong-un die neu errichtete Augenklinik Ryugyo besichtigt hatte. Und die nepalesische Zeitung Arpan und die Internet-Homepages der nepalesischen Journalistengesellschaft für das Studium der Juche-Ideologie und der Songun-Politik und der nepalesisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft teilte mit, dass Kim Jong-un die Souvenirfabrik der historischen revolutionären Gedenkstätte Mangyongdae besucht hatte. Die Massenmedien zeigten die Fotos von Kim Jong-un.